Kurt Cobain bezeichnete sie als beste Band der Welt. Oasis-Mann Liam Gallagher als immerhin zweitbeste, gleich nach Oasis versteht sich. Teenage Fanclub, die schottische Alternative Rock Institution, hat prominente Verehrer und eine eingefleischte Fangemeinde. Seit 1989 ist die Kultband um Norman Blake, Raymond McGinley und Gerard Love unterwegs. Morgen erscheint das neue Album, nach 6 Jahren wieder ein Studioalbum, das 10. inzwischen. Es heißt Here. Vor einem Monat war Teenage Fanclub damit auf Promotour und auch bei Deutschlandradio Kultur zu Gast und ich habe mit Norman Blake und Raymond McGinley gesprochen. Beide singen und spielen Gitarre. Hello and welcome. It's an honor to have you on the show. Well, thanks for having us. Erstmal Gratulation. Here ist ein richtig gutes Album geworden. First of all, congratulations. Here is a really good album. Oh, but thank you. I mean, I think. Wir sind sehr zufrieden damit. Wir sind froh, dass es fertig ist. Es hat einige Zeit gedauert, es aufzunehmen. Danke. That's very kind. Thank you. Die Abstände zwischen Ihren Platten, die werden immer länger. Jetzt waren es 6 Jahre seit der letzten. Da wird sicherlich der ein oder andere Fan unruhig. Na, ob die nochmal wiederkommen. Die sind jetzt erstmal beruhigt. Was treibt euch denn an, weiterzumachen als Teenage Fanclub? Wir machen immer nur dann ein Album, wenn wir genug gute Songs zusammen haben. Als wir dieses Mal wieder zusammengekommen sind, haben wir gedacht, ja, wir haben genügend anständige Songs, um ein Album aufzunehmen. Das treibt uns an. Solange wir gute Musik machen, die für irgendjemanden relevant ist, machen wir weiter. Still make good music that's kind of relevant to someone. We'll keep doing it. And I think as well, when the band started, we thought. Als wir die Band gegründet haben, haben wir gesagt, lass uns ein Album machen. Wir hatten nur dieses eine Album im Kopf und wollten ein paar Konzerte spielen. Wir sind gar nicht von einem Nachfolger ausgegangen. Aber dann passierte es doch und wir waren in der Situation, über ein neues Album nachzudenken. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen noch eins. Und so ging es immer weiter. And that's just kind of gone on. Die Platte Here, die ist ja an verschiedenen Orten entstanden, darunter sogar in Deutschland, bei Clouds Hill Recordings, einem Tonstudio in Hamburg. Warum eigentlich dort? Well, it's a fantastic studio. Raymond had found. Es ist ein fantastisches Studio. Raymond und ich haben online nach einem Studio gesucht, nach bestimmtem Equipment. Das Equipment im Clouds Hill Studio ist toll. Sie haben tolle Kompressoren und Mikrofone. Außerdem lieben wir die Stadt Hamburg. Wir hatten immer eine gute Zeit und wir haben Freunde dort. Es ist einfach, dorthin zu fliegen. Hamburg war ein guter Ort, um das Album zu mixen. Wir hatten eine fantastische Zeit. So it just seemed like a good environment to mix the record. And it was, we had a fantastic time there. Euer Album heißt ja Here. Geht es ums Hier und Jetzt? Einige Stücke wie Live in the Moment or I have nothing more to say deuten darauf hin. Aber was ist oder wo ist dieses Hier? It is interesting that the record was made in lots of different places and not a single place. Wir haben das Album an verschiedenen Plätzen gemacht und nicht nur an einem, wie es der Titel vermuten lässt. Es war meine Frau Krista, die den Albumtitel ausgesucht hat. Sie hat auch das Albumcover gefunden und das Bild legt aus irgendeinem Grund den Namen Hier nahe. Der Titel steht nur im Zusammenhang mit einigen Songs und ihrem Inhalt. Gar nicht so zufällig ist allerdings, wie die Songs aufs Album kommen. Es sind ja 3 Songwriter bei Teenage Fanclub, also Sie beide und Ihr Kollege Gerard Love. Die sind nämlich immer mit der gleichen Anzahl Songs auf den Alben vertreten. Mehr Banddemokratie geht wohl kaum. Norman Blake, welcher ist denn Ihr Lieblingssong von Raymond McGinley auf dem neuen Album hier und warum? Ich mag den Song I Was Beautiful When I Was Alive. Er fängt sehr langsam an und geht dann in eine Richtung, die man nicht erwartet hätte. Das ist, glaube ich, mein liebster Raymond-Song auf dem Album. Danke schon mal für diesen Einblick und wir hören jetzt Teenage Fanclub mit I Was Beautiful When I Was Alive. Flying higher than high, 'cause I was I Was Beautiful When I Was Alive von Teenage Fanclub in der Tonart am Nachmittag auf Deutschlandradio Kultur. Morgen veröffentlichen die schottischen Alt-Rock-Veteranen ihr neues Album und ich hatte Gelegenheit, mit Norman Blake und Raymond McGinley zu sprechen. Für jemanden wie mich, den die 90er Rockmusik musikalisch ganz stark geprägt hat, fühlt sich so ein Album wie zu Hause an und es ist doch erfreulich, dass dieser Sound nicht ausstirbt. Er wird ja derzeit auch von vielen neuen Bands wiederbelebt. Wie sehr beobachten Sie eigentlich das aktuelle musikalische Geschehen? I think we probably keep up with the current music as much as most people who are in their 50s do. Wir verfolgen das musikalische Geschehen wahrscheinlich so, wie es die meisten Leute mit 50 machen. Wir kennen einiges, aber wahrscheinlich nicht besonders viel. Meine Tochter ist 20 und sie zeigt mir manchmal neue Sachen. If I hear anything new, I've got a 20-year-old daughter, so she'll let me hear things, you know. Es gibt so viel neue Musik. Ich bin der gleichen Meinung wie Norman. Ich höre viel im Radio. Manches davon geht einfach an mir vorbei. Manche Sachen höre ich genauer. Vom musikalischen Geschehen jetzt mal zum politischen, das Sie ja nicht ganz kalt lassen dürfte. Schottland war ja ganz explizit gegen den Brexit und für Musiker, die viel in Kontinentaleuropa auf Tour sind, wird es womöglich künftig neue Hürden geben. Einige Musiker sehen da recht schwarz. Wie sehen Sie das? I think all musicians probably feel pretty gloomy about it. I mean, I was really depressed by the Brexit vote. Ich glaube, alle Musiker sind sehr traurig über die Entscheidung. Mich hat das Brexit-Votum sehr deprimiert. Ich kenne niemanden, der dafür gestimmt hat. Es ist eine Schande. Aber ich habe Leute sagen hören, dass es vielleicht nicht dazu kommen muss, dass es ein Referendum geben soll. Ich hoffe, das stimmt. Denn ich denke, dass Brexit für niemanden gut ist. So I'm hoping that happens, you know. Because I don't think it's good for anyone. Lassen Sie uns nochmal für einen Augenblick zurückgehen. Ich habe Teenage Fanclub Mitte der 90er in der Plattensammlung meines Vaters auf einer Compilation namens Indie Top 20 entdeckt. Everything Flows hat mich auf Anhieb begeistert. Das ist ein Song von Ihrem ersten Album Catholic Education aus dem Jahr 1990. Wenn es darum geht, eine Platte rauszubringen, was sind eigentlich die größten Unterschiede zwischen damals und heute? I suppose partly the technological differences are quite dramatic in the past. You know, we recorded our first album on a 24-track tape machine. Ich glaube, der technische Aspekt ist sehr unterschiedlich. Wir haben das erste Album auf einer Bandmaschine mit 24 Spuren aufgenommen. Heute haben die Leute Pro Tools und legen hunderte von Takes übereinander. Ich mochte die Einfachheit beim Aufnehmen früher. Ich finde es super, dass heute jeder Songs aufnehmen kann, auch Kids auf ihrem Laptop. Aber trotzdem, ich erinnere mich gerne an richtig professionelle Tontechniker, die Tapes geschnitten und zusammengefügt haben. Das war ein großer technischer Unterschied. And I have memories of watching really skilled engineers looking for an edit point on a tape and marking it and then cutting it and going for it. That's a difference that I've been. Inzwischen bringen Sie seit 26 Jahren Musik raus. Als Sie die Band gegründet haben, da waren Sie Anfang und Mitte 20. Wie viel Teenager steckt in Ihnen heute eigentlich noch? This is a bit depressing actually, right? But I remember speaking to my grandfather and I think he was like 87. Das ist ein wenig deprimierend. Ich erinnere mich daran, wie ich mit meinem Großvater gesprochen habe. Er war etwa 87 Jahre alt. Es war kurz bevor er starb. Er sagte mir, dass er sich noch immer jung fühle und noch nicht sterben will. Das hat mich getroffen. Und ich dachte mir, es ist furchtbar, dass sich junge Leute gegenüber den Alten so respektlos verhalten. Sie denken, sie können dir nichts erzählen. Ich habe eine junge Tochter und auch ihre Freunde denken, dass sie von alten Leuten nichts lernen können. Aber das stimmt nicht. Alte Menschen denken noch immer mit. Sie können nur nicht mehr körperlich mithalten. They're just physically not as capable as they were when they were young. You're trying to kind of maintain some kind of childlike view of things and not turn into. Man sollte versuchen, einen kindlichen Blick auf die Dinge zu bewahren. Ich mag die Gesellschaft von Leuten, egal welchen Alters. Manchmal triffst du auch auf Leute, die sich wie alte Menschen verhalten und gerade mal 18 sind. Viele schaffen es aber, sich einen jungen Blick auf ihr Leben zu bewahren. Das sollte man versuchen, auch wenn man irgendwann nicht mehr jung ist. People do manage to maintain a freshness about their view of life and whatever, and I suppose you can only try, although some days you're not like that. It was a pleasure to talk to you. Likewise, thanks. Thanks for coming by. Yeah. Thank you. Norman Blake und Raymond McGinley von Teenage Fan Club in der Tonart am Nachmittag. Morgen kommt hier das neue Album offiziell raus und mit diesem Song beginnt es. I'm in love. You came to me with your isn't I such a mystery? I'm in love with your love. There is pain.